sie nicht, sie ist zu fett für mich. Ist zu fett für mich, ist zu fett für mich. Nimm sie dir, ich rat es dir, das wär doch was für mich. Denn sie ist viel zu fett für mich. Ach, ich schwärme für die Schlanken. Wenn ich fett seh, muss ich leider danken. Nimm sie dir, ach, nimm sie dir, sie ist zu fett für mich. Ist zu fett für mich, ist zu fett für mich. Viele Männer lieben solche Formen sicherlich. Doch sie ist viel zu fett für mich. Kann man mit ihr ausgehen? Nein, nein, nein, nein, nein. Und mit ihr nach Haus gehen? Nein, nein, nein, nein, nein. Geht sie in die Bahn rein? Nein, die Tür ist zu klein. Und auf meinem Knie sitzen kann sie nie. Nein, nein. Ich will sie nicht, sie ist zu fett für mich. Ist zu fett für mich, ist zu fett für mich. Nimm sie dir, ich rat es dir, das wär doch was für dich. Denn sie ist viel zu fett für mich. Ach, ich schwärme für die Schlanken. Wenn ich fett seh, muss ich leider danken. Nimm sie dir, ach, nimm sie dir, sie ist zu fett für mich. Ist zu fett für mich, ist zu fett für mich. Viele Männer lieben solche Formen sicherlich. Doch sie ist viel zu fett für mich. Nimm sie dir, ich rat es dir, das wär doch was für dich. Doch sie ist viel zu fett für mich.